رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. This is the درس Nummer 33 von den Fajr Unterrichten und wir sind gerade im 6. Hadith von Jam al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und der sechste Hadith ist von Na'man ibn Bashir radiallahu anhuma. Er sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, der Halal ist deutlich und der Haram ist deutlich und zwischen ihnen sind zweifelhafte Sachen, welche viele der Menschen nicht kennen. Wer das Zweifelhafte meidet, dann ist das gut für seinen Dien und seine Ehre. Und wer in das Zweifelhafte fällt, fällt im Haram. Wie der Hirte, der um den Schutzgebiet hirtet und kurz davor steht, darin zu fallen. Wahrlich, jeder König hat einen Schutzgebiet. Wahrlich, das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Wahrlich, im Körper ist ein Klumpen. Wenn es ihm gut geht oder wenn er in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung oder geht es ihm wohl. Und wenn er verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Wahrlich, das ist das Herz. Überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt weiter, und von dies, also von was? Muss man ein bisschen erklären. Ja. Yani das, was wessen Besitz von das Zweifelhafte, yani wenn Zweifel besteht, ist das erste was wir gestern gesagt haben, dann geht der Besitz nicht weg, außer durch eine Gewissheit. Und das zweite ist was? Ist, dass der Besitz nicht verboten wird, außer durch, wenn es, entschuldige, es ist eines, ist der Grund für sein Erlauben, ist, dass der Besitz mit Gewissheit bestätigt wird. Und das zweite ist, der Grund für sein Verbot ist, wenn bestätigt wird, dass jemand anderer das besitzt. Und wir sind beim ersten, also dass der Besitz, dass der Grund für sein Erlauben, dass der Besitz, bestätigt wird. Ibn Rajab sagt, und davon ist, was grundsätzlich erlaubt ist. Davon ist das, was grundsätzlich erlaubt ist, wie die Reinheit des Wassers oder Kleidung oder das Boden. Okay? Wenn nicht sicher ist, dass sein Grundsatz, ja, beseitigt ist, nicht vorhanden ist, dann darf man es anwenden. Yani, das bedeutet, grundsätzlich ist Wasser, Kleidung und Boden rein. Und solange man keine Gewissheit hat, dass dieser Grundsatz nicht, yani diese Reinheit nicht beseitigt ist, ja, solange man keinen Beweis hat für die Unreinheit, bleibt das was? Bleibt das rein und man kann es verwenden für Wudu, für Beten und so weiter und so fort. Okay? Yani wenn du keine Najasa, keine Unreinheit am Boden siehst, auf deine Kleidung und so weiter, ja, dann, was grundsätzlich erlaubt ist, mit Gewissheit, dann geht das nur mit einer Gewissheit die Erlaubnis weg. Und solange es keine Gewissheit gibt, dann darf man es anwenden. Und was grundsätzlich verboten ist, wie die Ähren, yani Frauen und so weiter, oder das Fleisch der Tiere, so darf es nicht gegessen werden, außer mit einer Gewissheit, dass es geschlachtet wurde und so weiter, oder dass es ein Vertrag wurde. Yani, grundsätzlich ist jede Frau für dich verboten. Und solange diese Gewissheit, es keine Gewissheit gibt, dass sie erlaubt für dich ist, dann darfst du diese Frau nicht anfassen und so weiter und so fort. Und grundsätzlich ist das Fleisch haram, außer ja, wenn es bestätigt wird, dass es halal ist. So, hier der Zweifel, was wir hier damit meinen, ist bei dem Wasser, Kleidung und Erde und so weiter, alles was grundsätzlich halal ist. So, wenn Zweifel besteht, dann gilt was? Dann gilt der Halal. Dann bleibt das, dann geht nicht der Gewissheit, dann geht das nicht mit Gewissheit. Solange es keine Gewissheit gibt über den Haram, dann bleibt es Halal. Und was grundsätzlich Haram ist, bleibt Haram, bis die Gewissheit besteht. Solange es Zweifel gibt, bleibt es Haram, bis die Gewissheit besteht. Okay? So, wenn er an etwas davon zweifelt, wegen Ibn Rajab sagt, wenn er an etwas davon, ja, wenn Zweifel da kommt, von diesen Sachen, ja, wegen irgendeinem Grund, dann kehrt er zum Grundsatz und baut darauf. Yani, was grundsätzlich haram ist, bleibt haram. Und was grundsätzlich halal ist, bleibt halal. Und deswegen verbot der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gejagte zu essen, indem der Jäger eine Spur findet von dem Pfeil von jemand anderem, das nicht von ihm ist. Yani, wenn er etwas findet in das gejagte Tier, was nicht von ihm ist, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Essen davon verboten. Oder wenn er die Wirkung von einem Hund, das nicht sein Hund ist, findet. Oder er findet ihn, dass er in Wasser gefallen ist. Ja, nee, er hat jetzt auf ein Tier geschossen. Okay. Und dann, als er hingegangen ist, hat er gefunden, dass dieses Tier im Wasser lag. Okay. Und er wusste nicht, ob er dieses Tier gestorben ist. Durch was? Durch seinen Schuss. Oder das Halal, das Jagen. Ja? Oder durch das Wasser, durch das Ertrinken. Das erste wäre Halal, weil das Jagen ist Halal. Das zweite wäre Haram, weil das wäre dann ertrunken. Okay? Dann kehrt er zurück und das bleibt dann Haram. Wenn der Zweifel kommt, dann bleibt das Haram. Und das, was grundsätzlich Halal ist, kehrt zu Halal zurück, yani baut er darauf auf. So wird Wasser, Erde und Kleidung nicht schmutzig, nicht najis. Durch die bloße Annahme der Najasa. Okay? Yani, wenn er annimmt, dass seine Kleidung unrein ist, dann bleibt sie was? Dann bleibt sie rein. Und wenn er Verdacht hat, nur bloßen Verdacht, keine Gewissheit, kein Beweis, dass das Wasser oder der Ort, wo er betet, unrein ist, solange er keine Unreinheit sieht und keine Gewissheit gibt, bleibt es rein. Okay? Und es ist authentisch vom Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass ein Mann sich bei ihm beschwerte, dass er eine Einbildung hat, dass er Najasa in Gebet hat. Okay, yani, dass er Luft abgelassen hat im Gebet. Okay, yani, dieser Mann hat immer wieder diese Annahme im Gebet gehabt, dass er bildet sich ein, er hat Luft gelassen im Gebet. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er soll nicht sein Gebet unterbrechen, bis er etwas hört oder etwas riecht. Okay? Und in anderen Überlieferungen ist, dass er sagte, er bildet sich ein im Masjid, nicht im Gebet. Und das ist ja allgemein, ob es im Gebet ist oder im Masjid ist, ja, das ist ja, die Bedeutung ist gleich. Wenn er aber einen starken Grund findet, ja, und die Annahme überwiegt, dass etwas unrein ist, was grundsätzlich rein ist, wie zum Beispiel, dass die Kleidung auch von einem Kafir getragen wird, der sich vor Unreinheiten nicht zurückschreckt, ja, der nicht darauf achtet, ja, dann ist das eine zweifelhafte Sache. So gibt es Gelehrten, die sagen, die gesagt haben, er soll auf den Grundsatz aufbauen, ja, er soll, dann gilt das, dass es rein ist. Und von ihnen, von den Gelehrten, gibt es welche, die das verabscheut haben und sagen, nein, er soll besser das lassen. Und andere, die das sogar verboten hat, wenn die Annahme stark wird, dass es unrein ist. Wie zum Beispiel, dass der Kafir von denjenigen ist, dessen geschlachtetes verboten ist. Okay? Oder dass er nicht auf seine Aura achtet. Ja? Und so weiter. Ja, ein Schambereich. Oder Aura ist eigentlich nicht nur der Schambereich, aber hier ist wahrscheinlich der Schambereich gemeint. Aber Aura ist grundsätzlich bei dem Mann, und das ist jetzt nicht unser Thema, von Bauchnabel bis zum unteren Knie. Und der Frau ist der ganze Körper Aura, außer die Hände und das Gesicht im Gebet. Okay? Dann sagt Ibn Rajab, rahimahullah, und diese Angelegenheiten oder diese Abhandlungen und ihre zweifelhafte kehren ja, zu der Regel, wenn der Grundsatz und das Äußerliche aufeinandertreffen, wenn sie sich widersprechen, der Grundsatz des Wasser ja, ist rein, aber das Äußerliche ist, dass es unrein ist. Wenn sie beide aufeinandertreffen, dann gibt es eine Regel, so ist, wenn der Grundsatz die Reinheit ist und das Äußerliche die Unreinheit ist, so gibt es verschiedene Beweise darüber. Oder unterschiedliche Beweise darüber. So, diejenigen, die sagen, dass es rein bleibt, argumentieren damit, dass Allah Azzawajal das Essen von Ahlul Kitab, von den Leuten der Schrift, erlaubt hat. Okay? Und ihr Essen werden, machen sie ja nur mit ihren Händen und in ihren Tellern. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Einladung eines Juden angenommen. Okay? Und er und seine Gefährten das angezogen und angewendet, was ihnen gebracht wurde, von das, was die Kuffar mit ihren Händen nähen oder herstellen, von den Kleidungen und Werkzeugen oder Tellern und so weiter. Ja, Behältern. Und im Dschihad oder in den Ghazawat, ja, haben sie das erbeutet von den Tellern und Kleidung, und sie haben das auch angewendet. Ja. Und es ist auch von ihnen bestätigt, dass sie das Wasser von einer Muschrika angewendet haben. Ja, das Wasser, das einer von diesen Behältern, wo das Wasser damals gegeben wurde, auch angewendet haben. Okay? Und diejenigen, die sagen, dass es unrein wird, argumentieren, dass es bestätigt wurde von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er über die Teller der Ahlul Kitab, die Khanzir, also Schwein essen und Alkohol trinken, gefragt wurde. Dann sagte er, wenn ihr nichts anderes findet, dann wascht sie mit Wasser und dann isst darin. Und Imam Ahmad erklärte diese Shubha, dieses Zweifelhafte, dass es eine Stufe zwischen Halal und Haram ist. Okay? Yani den klaren Halal und den klaren Haram. So, wer es meidet, dann ist es gut für seine Religion. Ha? Der geht eine Nummer sicher für seine Religion. Okay, und er erklärte es ein anderes Mal mit das Vermischen zwischen Halal und Haram. Okay, und davon zeigt sich ab, die Behandlung von denjenigen oder wie man mit der Umgang mit denjenigen, in dessen Geld Halal und Haram vermischt ist. So, wenn das meiste von seinem Geld Haram ist, ja, dann sagte Ahmad Rahimahullah, dann müsste man das meiden, außer dass es etwas wenig ist oder etwas, das nicht bekannt ist. Okay, und unsere Gefährten, yani von Al-Hanabila, sind sich uneinig, ob das Makruh ist oder Haram. Nach zwei Aspekten. Okay? Und wenn das meiste von seinem Geld halal ist, dann darf man mit ihm handeln und davon von seinem Geld essen, yani etwas nehmen und davon etwas zum Essen kaufen. Okay? Und es wurde von Harith ibn Ali, von Ali radiallahu anhu, dass er sagte, über die Belohnungen des Herrschers kein Problem damit, oder es ist la ba'sa, wenn er das, was er euch von Halal gibt, ist mehr als das, was er euch von Haram gibt. Okay? Ah, das ist nicht von Ali, der Sahabi, sondern Allahu A'lam von einem anderen Ali, von den Salaf. Okay, und der Nabi sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten hatten mit den Muschrikin und Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, gehandelt, obwohl sie wissen, dass sie nicht den Haram allesamt meiden. Also, dass diese Muschrikin und Ahlul Kitab den Haram, dass sie den Haram nicht meiden. Ja? Und wenn du Zweifel hast über das Geld, dann ist das etwas Zweifelhaftes und besser ist, dass man das lässt. Sufyan sagte, dies gefällt mir. Dies gefällt mir und das Lassen davon gefällt mir mehr. Und Az-Zuhri und Makhul sagte, kein Problem, dass man davon isst, solange man nicht weiß, dass das bestimmt Haram ist, denn das genau dieses Geld. Ja? Wenn man dann nicht weiß, dass in seinem Geld bestimmt was Haram ist, wenn man nicht weiß, jedoch weiß man, dass darin was Zweifelhaftes ist, dann ist es kein Problem, davon zu essen. Das sagte auch Ahmad in einer Überlieferung von Hanbal. Und Ishaq ibn Rahawiyah, sagte oder ging zu das, was von Ibn oder übernahm das, was von Ibn Mas'ud radiallahu anhu und Salman und andere von den Erlaubnis überliefert wurde. Und zu das, was von Al-Hasan und Ibn Sirin über das Erlauben von das, was genommen wird von Zins, von das Nehmen von das, was übernommen wird von Zins und Glücksspielen und so weiter, von jemand anderem, nicht von dir selber. Okay? Überliefert von Ibn Mansur. Und Imam Ahmad sagte über das zweifelhafte Geld, ob das zweifelhaft, ob das Halal und Haram ist, das gemischt ist mit Halal und Haram, wo Zweifel gibt, wenn das Geld viel ist, dann gibt er davon aus, den Wert von Haram, yani das, was Haram ist, ja, oder sein Wert, gibt man das raus und den Rest kann man damit handeln. Und wenn das Geld wenig ist, dann meidet man das allesamt. Und dies, weil das Wenige, wenn er davon was nimmt, dann ist der Wert von das Wohlergehen entfernt, ja, und ist von das Wohlergehen vor dem Haram entfernt, im Gegensatz zu das viele. Yani, wenn er wenig Geld hat, dann kann er eher das auf das Haram-Geld treffen und das ja nicht anwenden, als wenn das Geld viel wäre. Und das natürlich, wir reden von Geld, das Halal und Haram gemischt ist, wovon man nicht weiß. Okay? Und von unseren Gefährten, yani von den Hanabila, wer dies ja, auf Wara, yani, yani, dass man auf sicher, sicher, auf Nummer sicher gehen, getragen hat und nicht auf den Haram. Yani, dass man, dass die Aussage von Ahmad, sie sagen, manche sagen von den Hanabil, dass er damit er sagt, dass man eher auf Nummer sicher geht und dass er nicht das verboten hat. Okay. Und er erlaubte, dass, und sie erlaubten das Anwenden, ja, das wenig und viel, nachdem man den Wert des Haram von dem Geld rausgenommen hat. Und das ist die Aussage von Hanafiten und anderen. Okay? Und das nahmen auch viele andere von den Salaf. Und eine Gruppe von den Salaf erlaubte, dass von dem zu essen, wovon man weiß, dass in seinem Geld Haram ist, solange man nicht weiß, dass das bestimmt Haram ist. Das wurde von Makhul und der Zuhri und das gleiche wurde auch von Fudail ibn Iyad rahimahullah überliefert. Okay? Und davon wurden sehr viele Überlieferungen oder viele Überlieferungen von den Salaf überliefert. So wurde authentisch von Ibn Mas'ud überliefert, dass er gefragt wurde über denjenigen, der einen Nachbar hat, der yani von Zins ist, offensichtlich, yani öffentlich, und der sich nicht zurückschreckt vor schmutzigem Geld. Und dieser Nachbar nimmt ihn und ladet ihn zum Essen ein. Dann sagt Ibn Mas'ud, nimmt das an, okay, denn das Schöne ist für euch und die Sünde ist über ihn. Okay, yani ihr habt was davon und er hat die Sünde dafür. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, ich weiß für ihn nichts außer Schmutziges oder Harama. Okay? Ich weiß für ihn nichts außer etwas Schmutziges oder Haram. Und dann sagte er, nimmt die Einladung an. Yani, man kann die Einladung, okay, annehmen, denn er bekommt die Sünde und solange du nicht weißt, dass das bestimmte Haram ist, dann hast du keine Sünde. Das ist die Aussage von Ibn Mas'ud. Und Imam Ahmad erklärte das von Ibn Mas'ud als authentisch, jedoch widersprach er ihm mit das, was von ihm überliefert wurde, dass er sagte, die Sünde, Hawaz, yani, yani das, was in die Herzen zurückhält. Okay? Und das gleiche wurde von Salman, wie die Aussage von dem Mas'ud, die erste Aussage von Mas'ud, Sa'id ibn Jubair und Hassan al-Basri und Ibrahim al-Nakhi und Nasrir und Murakh al-Ajli und andere. Okay? Und all diese Überlieferungen sind in Kitab al-Adab von Humaid ibn Zanjawi. Und andere in das Buch Al-Jama' von Al-Khalal und im Werk von Abdul Razzaq und Ibn Abi Shayba und andere. Okay? Und sobald man weiß, dass diese bestimmte Sache Haram ist, dann gilt der Haram, dann darf er das nicht zu sich nehmen. Okay? Die Übereinstimmung dafür überlieferte oder zitierte Ibn Abdul Birr und andere. Ist das klar, inshallah? Seid ihr wach oder schläft ihr alle hinter die Bildschirme? Also ich habe hier schon jemanden bei mir, der fast einschläft. Okay. Kann schon erahnen wir. Okay, khair, inshallah. Ja. Wer meine Frau ist, Herr, der muss müde sein. Allah musta'an. Okay. Die Übereinstimmung dafür überlieferte Ibn Abd al-Birr und andere, und Ibn Sirin überlieferte von ihnen, yani, und es wurde von Ibn Sirin überliefert, über den Mann, der etwas von den Zins nimmt, ja, und dann weiter bezahlt, yani, er sagt, das ist kein Problem. Und dass einer, der von Glücksspielgeld was weiter bezahlt, er sagte auch, kein Problem damit. Dies überlieferte Al-Khalal mit einer authentischen Überlieferungskette. Und es wurde von Al-Hassan das Gegenteil davon überliefert. Und dass er gesagt hat, diese Gewinne sind verdorben. So nimmt davon nur, wenn es notwendig ist. Oder was ähnlich der Notwendigkeit ist. Okay? Und er widersprach das, was neben Mas'ud und Salman und was von Abu Bakr al-Siddiq überliefert wurde. Okay. Und nein, entschuldige. Und das, was von Ibn Mas'ud und Salman überliefert wurde, wurde widersprochen von das, was von Abu Bakr al-Siddiq überliefert wurde, dass er Essen genommen, gegessen hat, und dann wurde ihm erzählt, dass es Haram ist, yani von Haram Geld ist, dann hat er sich selbst zum Erbrechen gebracht. Was wir hier daraus nehmen können, ist, dass es yani die Gelehrten Meinungsverschiedenheiten darüber hatten, und die meisten haben das verabscheut, dass wenn du weißt, dass das Geld vielleicht Haram sein kann, dass, yani, dass man das davon isst oder davon was nimmt. Ja? Die meisten haben das verabscheut, und die Tat von Abu Bakr, er hat Essen gegessen, und nachdem ihm bekannt wurde, ja, dass dieses Essen von Haramgeld kommt, hat er das yani gebrochen, kann man in zwei Richtungen verstehen. Erstens einmal, dass er gewusst hat, dass genau dieses Geld Haram war, dann hat er das sich selbst zum Erbrochen gebracht, oder dass er das gemacht hat aus Gottesfurcht, ja, aus Gottes Wort, und weil er auf Nummer sicher gehen wollte. Und das ist von der Furcht der Sahaba und der Salaf vor Allah Azza wa Jalla. Heute ist es subhanallah genau das Gegenteil. Man weiß genau, dass es Haramgeld ist, und man ernährt sich nicht nur davon, sondern man ernährt auch seine Familie davon und seine Kinder davon und arbeitet wahrscheinlich Jahrzehnten darin. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren davor, und wir suchen Zuflucht bei Allah davor. So, besser, wenn du weißt, dass es Haram ist, wenn du weißt, dass es vielleicht Haram sein kann, dann meide das besser, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist besser für deine Religion und für deine Ehre. Das ist, bis daher bleiben wir stehen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.